Meiner Ansicht nach verhält es sich so, dass wenn zum Beispiel Keplers und Newtons Entdeckungen infolge irgendwelcher Umstände der Menschheit in keiner Weise anders bekannt werden könnten als durch das Opfer des Lebens von einem, 10, 100 oder noch mehr Menschen, die die Bekanntmachung hintertrieben oder ihr als ein Hindernis im Wege stünden, Newton dann das Recht hätte und sogar verpflichtet wäre, diese 10 oder 100 Menschen zu beseitigen, um seine Entdeckungen der ganzen Menschheit bekannt machen zu können. Daraus folgt jedoch keinesfalls, dass Newton das Recht hätte, jeden Beliebigen oder den ersten Besten zu ermorden oder jeden Tag auf dem Markt zu stehlen. Weiter entwickle ich in meinem Aufsatz, nach meiner Erinnerung, dass beispielsweise alle Gesetzgeber und Ordner der Menschheit, angefangen von den Allerältesten, fortfahrend mit den Lykurgs, Solons, Mohammeds, Bonapartes und so weiter, dass sie alle, ohne Ausnahme, Verbrecher waren. Schon dadurch allein, dass sie, indem sie ein neues Gesetz gaben, eben damit das alte, von der Gesellschaft als heilig verehrte und von den Vätern überkommene Gesetz übertraten, aufhoben, zerstörten und ganz selbstverständlich schreckten sie auch nicht vor dem Blutvergießen zurück, wenn nur das Blut, und es war mitunter völlig unschuldiges und tapfer für das alte Gesetz dargebrachtes Blut, ihnen helfen konnte. Es ist sogar auffallend, dass der größte Teil dieser Wohltäter und Ordner der Menschheit besonders große Blutvergießer waren. Kurz, ich komme zu dem Folgeschluss, dass sogar alle, nicht etwa bloß die ganz Großen, sondern auch schon die einigermaßen überdurchschnittlichen Menschen, das heißt die, die auch nur minimal befähigt sind, irgendetwas Neues zu sagen, ihrer Natur nach unbedingt Verbrecher sein müssen. Mehr oder weniger, versteht sich. Andernfalls ist es ihnen unmöglich, aus den alten Bahnen auszubrechen. In den alten Bahnen aber zu bleiben, können sie nicht einwilligen, wiederum ihrer Natur nach. Und meiner Ansicht nach ist es sogar ihre Pflicht, sich zu weigern. Kurz, hiermit ist, wie Sie sehen, soweit nichts besonders Neues gesagt. Das hat man schon 1000-mal gedruckt und gelesen. Was aber meine Teilung in gewöhnliche und außergewöhnliche anbetrifft, so gebe ich zu, dass die Grenze ein wenig unbestimmt bleibt, nach Belieben, aber es ist mir ja auch nicht, um genaue Zahlen zu tun. Ich glaube nur an meinen Grundgedanken. Der besteht darin, dass die Menschen im Allgemeinen nach einem Naturgesetz in 2 Klassen oder Gattungen eingeteilt sind. In eine niedrigere, die gewöhnlichen, das heißt sozusagen in Material, das einzig zur Weitererzeugung von seinesgleichen dient, und in eigentliche Menschen, das heißt in solche, die die Gabe oder das Talent haben, in ihrer Umgebung ein neues Wort zu sagen.